Außenhandel und Binnenmarkt. Feste Wechselkurse bzw. fehlende Wechselkursrisiken fördern den Handel und die wirtschaftliche Integration. Das war stets ein Kernargument für die gemeinsame Währung gewesen. Genährt wurde dieses Argument durch die schockartigen Erfahrungen mit einem Abwertungswettlauf der Währungen nach dem Zusammenbruch des Goldstandards in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und dann erneut durch die großen Wechselkursschwankungen nach dem Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods Anfang der 70er Jahre. Will man Wettbewerbsverhältnisse anhand von Wechselkursen beurteilen, so muss man freilich auf die realen, effektiven Wechselkurse schauen, das heißt, man muss die Preisbewegungen in den Warensortimenten der unterschiedlichen Länder einbeziehen. Die Bundesbank hat daraus Anfang der 70er Jahre einen Indikator für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Von 2000 bis 2010 ist die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gegenüber den Ländern außerhalb der Währungsunion um 17% gesunken. Gegenüber den Ländern der Europäischen Währungsunion ist sie dagegen um 9% gestiegen. Gleichzeitig aber wuchs der Handel mit den Ländern außerhalb der Währungsunion überdurchschnittlich, während der Handel mit den Partnern der Währungsunion kontinuierlich an Bedeutung verlor. Das ist ein allgemeiner Trend. Die Chefs großer Unternehmen sehen den Schwerpunkt ihres Unternehmenswachstums mehr und mehr außerhalb Europas. Am häufigsten wurde mit 30% China genannt, dann mit 22% die USA. Mit 15% Brasilien, mit 14% Indien und mit 12% Deutschland. Frankreich kam unter den Nennungen mit 5% an der 7. Stelle, auf einem Niveau mit Japan und Australien. Die gemeinsame Währung hat der Wettbewerbsfähigkeit der südlichen Euro-Länder gegenüber Deutschland und gegenüber dem Rest der Welt geschadet. Dies hat den Handel innerhalb der Eurozone gedämpft. Die gemeinsame Währung hat also die wirtschaftliche Integration in der Währungsunion behindert, statt sie zu fördern. Natürlich weiß niemand, wie die Entwicklung ohne Währungsunion verlaufen wäre. Vielleicht hätte eine starke Aufwertung der D-Mark die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands noch stärker als die tatsächlich eingetretenen 17% abgesenkt. Ob das der deutschen Wirtschaft geschadet hätte? Niemand weiß es. Der deutsche Außenhandel ist jedenfalls von 1970 bis 2000 mit deutlich größeren Verschiebungen in der Wettbewerbsfähigkeit fertig geworden. Wie auch immer. Deutschland brauchte den Euro nicht, um seine Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern und zu schützen. Und der Wettbewerbsfähigkeit der weniger wettbewerbsstarken Länder im Westen und Süden des Euroraums ist die gemeinsame Währung schlecht bekommen. Auch der europäische Binnenmarkt braucht den Euro nicht, um zu funktionieren. Er hätte sich aller Voraussicht nach ohne den Euro sogar deutlich besser entwickelt. Die Niederlande und Österreich haben traditionell seit vielen Jahrzehnten eine sehr enge Verflechtung mit der bundesdeutschen Wirtschaft. Die Notenbanken dieser beiden Länder nahmen stets darauf Rücksicht, indem sie in den Mittelpunkt ihrer Geldpolitik ein stabiles Wechselkursverhältnis zur D-Mark stellten. Die Kurse von Schilling und Gulden änderten sich über viele Jahrzehnte nicht und die Geldpolitik in beiden Ländern stellte ausreichende preisliche Wettbewerbsfähigkeit sicher. Die Wirtschaft Frankreichs hatte ihre besten Jahrzehnte von 1980 bis 1998, als sich die französische Geldpolitik im EWS de facto an die Ankerwährung D-Mark anlehnte. Für den Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser gilt deshalb: Die Parole "Scheitert der Euro, scheitert Europa" ist gefährlich, weil sie falsch ist. Eher ist das Gegenteil richtig. Es reicht ein möglichst umfassendes europäisches Währungssystem mit festen Wechselkursen, um die wichtigsten währungspolitischen Ziele ohne politischen Dauerstress und untragbare finanzielle Risiken zu erreichen. Dieses System sollte möglichst ganz Europa umfassen. Es wäre natürlich offen für gelegentliche Anpassungen nach den Notwendigkeiten der einzelnen Staaten. Natürlich ist solch eine Überlegung unhistorisch, nachdem der Euro einmal eingeführt ist. Das macht aber ihren ökonomischen Kerngehalt nicht weniger richtig. Das ökonomisch Sinnvolle hat auf die Dauer nämlich doch die besten Überlebenschancen. Die Verteidigung des Euro geschieht gegenwärtig, zu Beginn des Jahres 2012, nicht wegen des ökonomischen Nutzens, den er stiftet, sondern wegen der Risiken und finanziellen Verluste, die ein Auseinanderfallen der Währungsunion mit sich bringen würde. Darum sind die Banken für das Festhalten am Euro. Und darum trat Josef Ackermann während der letzten Monate seiner Amtszeit gerne als großeuropäischer Staatsmann auf. Seinem Chefvolkswirt Thomas Mayer merkt man die Zerrissenheit deutlich an, wenn er einerseits bei einem Zerfall der Währungsunion Befürchtungen über die weitere Einigung Europas äußert, andererseits aber das kaum lösbare Kernproblem drastisch auf den Punkt bringt. Noch immer scheinen die verantwortlichen Wirtschaftspolitiker das Ausmaß der Zahlungsbilanzkrise im Euroland nicht voll erkannt zu haben. Es gehe um eine interne Abwertung durch viel größere Flexibilität auf den Märkten für Güter, Dienstleistungen und Arbeit, die aber im Verhältnis zur Veränderung nominaler Wechselkurse viel Zeit brauche. Während dieser Zeit müssen Leistungsbilanzdefizite finanziert werden. Am Ende fordert er konsequent die Finanzierung insolventer staatlicher Schuldner durch die Zentralbank, auch wenn sich dadurch natürlich das Potenzial für Inflation erhöht.